Guck mal, anderthalb Jahre war Gustav noch vermisst. Das ist genau wie tot. Ah, und mit wie viel Angst, ey. Wahnsinnig, mit wie viel Angst. Ich habe nur gedacht, wenn Papa wieder zurückkommt, er soll mir einen Bunker bauen, damit wir nicht so viel Angst haben. Oh nein, oh nein. Bunker wollte ich haben. Habe ich nicht gekriegt. Oh, Kinder. Wollte nichts wie anderes, nur einen Bunker haben. Moin moin allerseits. Wir möchten Ihnen, meine Damen und Herren, heute etwas schenken. Und zwar Juwelen. Keine echten, die können wir uns leider nicht leisten. Aber musikalische, echte Kostbarkeiten. War immer schöne Musik und sind in Standing Ovations sicher. Und dann gab es auch schönes Essen. Nicht allein. Sein Orchester nutzen die Gunst der Stunde. Wir haben eine schöne Schule gehabt. Meine Mutter war 19 und umworbene Ballkönigin der Festsäle im Oldenburger Land, als sie meinen Vater Anfang der 30er Jahre kennenlernte. Sie hatte eine zierliche Figur und liebte die schmal eleganten Kleider, die ihrer Zeit in Mode waren. Die goldbraunen Locken ließ sie weich über die Schultern fallen. Als Tochter eines wohlsituierten Ziegeleibesitzers hätte sie eine gute Partie machen können, hat sie später gern betont. Aber sie entschied sich für meinen Vater Gustav, einen kleinen Bauern aus dem oldenburgischen Reiterdorf Höfen. Weil der einen Kopf hatte. Das wusste ich damals schon. Wie einen Kopf hatte? Was meinst du damit? Was im Kopf hatte? Es ist nun bessere Anzüge an. Vom Schneider gemacht, ganz schick. Hat ein schönes Pferd. Hoffentlich wirst du von Gottes Hand beschützt. Über die Liebe im Krieg. Ein Feature von Elke Suhr. Kapitel 1 Ein trauriges Haus. Jetzt aber erstmal will ich sie entführen, und zwar auf die hohe See, auf die Biskaya, um genau zu sein. Denn Biskaya, so heißt das beliebteste und bislang auch erfolgreichste Stück von James Last und seinem Orchester. Kann's losgehen? Gut, denn gut, wie geht's an Bord? Ist das Axel Ackermann? Ja? Meine Mutter und mein Vater heirateten 5 Wochen nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Da war sie im 7. Monat schwanger. Mein Vater hatte 3 Tage Urlaub von der Westfront bekommen. Keine Schuhe, keine Strümpfe, kein Kleid, kein gar nichts. Ich hatte keinen Blumenstrauß. Ich habe nur geheult. Und die Schneiderin hat gesagt, so eine Braut hat sie noch nie gesehen. Ich habe bloß geheult. Ganzen Tag. Warum? Warum? Wo kannst du fragen? Ja, weil Krieg war. Sie komme in ein ganz trauriges Haus, hatte der Pastor zu meiner Mutter gesagt. Meine Großmutter trug seit 20 Jahren Trauer, seit 2 ihrer Söhne im Kindbett gestorben waren und sie ihren Mann vor Spar verloren hatte. Und es war schon halb duster. Das war 4 Uhr, ganz dunkler Tag. Und dann sind wir getraut worden und dann hierher gefahren. Und da ist dann Oma dann in der Tür mit dem schwarzen Kleid und hat meinen Arm eingehakt und hat mich reingeholt. Und dann habe ich da gesessen und dann war der Tisch gedeckt und da gab es Brot mit Sülze und Tass Kaffee. Und das war's denn. Und der nächste Tag? Habe ich da Kartoffeln gesammelt. Erst morgens noch melken und dann da auf dem Stück. Den ganzen Tag Kartoffeln gesammelt. Und wie war das, als Papa wieder wegfuhr? Da habe ich da gestanden und geguckt, Als er auf der Hundebrücke war, da hat er ihn so gemacht. Er ist zu Fuß nach Sandkrug nach dem Bahnhof und dann war er weg. Wie lange? 8 Jahre. Ja, aber war doch zwischendurch auf Urlaub. Ja, da ist Hilde geboren. Wie bist du hier so mit Oma zurechtgekommen? Ihr wart euch doch ganz fremd. Ach, Elke. Machst deine Arbeit. Wenn du weißt, wie es läuft, dann geht das alles. Die zwei Frauen mussten jeden Morgen und jeden Abend 10 Kühe mit der Hand melken, das Vieh füttern und das Land bestellen. Auf den Nazihöfen sei mindestens ein Mann als kriegswichtiger Posten an der Nährfront zurückgeblieben, meinte meine Mutter. Die Söhne meiner Großmutter waren bereits Monate vor Kriegsbeginn mobilisiert worden. Wie hast du so zu den Nazis gestanden? Ich? Das weiß ich nix. Gar nichts. Darum habe ich hier auch wohl so, waren die wohl alle böse auf mich, weiß ich nicht. Ich habe ja gesagt, ich trete nicht eher der Partei bei, bis der Krieg zu Ende ist und Gustav wieder zu Hause ist. Ich bezahle kein Mitglied und nichts, habe ich gesagt. Da sind die 3 Frauen wieder abgehauen. Haben die wohl geschimpft, ne? Ja. Weihnachten 1939 brachte Anna meine älteste Schwester Gunda zur Welt. Es war eine einsame und schwere Geburt in einem braunen Krankenhaus. Ich wäre am liebsten gestorben, hat sie mir später immer wieder erzählt. Niemand stand ihr bei, mein Vater war an der Front und meine Großmutter hütete den Hof. Worüber habt ihr denn gesprochen? Nur vom Krieg. Das war eine schreckliche Zeit. Es war jeden Tag was Neues passiert. Jeden Tag. Kam immer der Kriegsbericht durch. Und da musst du auch denken, wo du morgen was sehen willst, übermorgen fliegen willst. Das war dann die andere Seite. Der Mahagoni-Sekretär meiner Großmutter. Ihr Altar. Darauf ein zierliches, zinnernes Schreibgeschirr aus der Jugendstilzeit. Und ein grobschlächtiger, bronzener Brieföffner. Ein von Panzerfaust umklammertes Ritterschwert mit der Gravur Spar darauf. In der Schublade Feldpost. Höfen, 6. Mai 1918. Mein lieber Heinrich, habe noch keinen Brief von deinem Aufenthalt erhalten. Du kannst dir denken, wie mir zumute ist. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich für irgendetwas zu interessieren. Wenn man darüber nachdenkt, wie glücklich wir zusammen lebten. Und jetzt hat man dich in den schweren Kämpfen stehen lassen. Ich möchte dich bitten, dich nicht fürs Vaterland aufzuopfern. Du hast genug davon gehabt. Wir sehen jeden Tag nach unserem Vater aus. Dass du kein Drückeberger bist, weiß ich. Du brauchst dir nun um uns keine Sorgen zu machen. Nur daran denken, bald wieder zurückzukehren. Wir wünschen dir viel Glück. Viele Grüße von uns allen. Deine Mathilde. Fotos auf dem Sekretär meiner Großmutter erzählten von einer großen Liebe. Sie als strahlende Braut in Samt und Seide, neben meinem Großvater im Festtagsanzug. Er als stolzes Familienoberhaupt mit gepflegtem Schnurrbart an ihrer Seite. Sie selig lächelnd mit meinem vollmundgesichtigen Vater im spitzenbesetzten Taufkleidchen auf dem Arm. Der kleine Gustav als vergnügtes Baby auf einem Bärenfell. Dazwischen Nippes aus Porzellan. Eine halbnackte, vergoldete Diane mit Pfeil und Bogen. Eine fröhliche Magd mit lila Schürze und Spaten. Ein himmelblauer Aschenbecher in Gestalt eines Niedersachsenhofes. Auf dem Strohdach 2 überdimensionierte Tauben turtelnd um einen Schornstein herum. Das war der Zigarrenhalter meines Großvaters. Kapitel 2 – Eine große Liebe. Schönemoor, 5. Juni 1910. Lieber Heinrich, ich schicke dir heute ein kleines Brieflein zum Zeichen, dass ich deiner oft gedenke. Sonntag bist du ja glücklich wieder zu Hause gelandet. Nur die Zigarre hat dir doch wohl unterwegs gefehlt, nicht wahr? Wenn du nächsten Sonntag nicht kommen kannst, musst du mir aber bitte eben wieder schreiben. Nun will ich aber aufhören zu schwärmen. auf ein fröhliches Wiedersehen, schließt mit vielen Grüßen deine Mathilde Backenköhler. Meine Großmutter war eine wohlbetuchte Bauerntochter, eine kräftig gebaute, dunkelhaarige Schönheit. Ich habe sie nur im ewig gleichen schwarzen Witwenkostüm und mit schlohweißem Haar gekannt. Als kleines Mädchen stöberte ich gern in ihrem Mahagoni-Vertiko herum und suchte nach schönen Kleidern von früher. Einmal fand ich ein himmelblaues Seidennachthemd und spielte darin Prinzessin, tanzte stundenlang durchs Haus. Der Familienlegende nach hatte meine Großmutter meinen Großvater, einen zweitgeborenen Habenichts von der Wesermarsch, aus purer Liebe geheiratet. Sie soll ihm ihre gesamte Mitgift anvertraut haben. Eines Tages sei er dann mit einer Kutsche vorgefahren und habe sie zu ihrem neuen Daheim geführt, einem klassischen Niedersachsenhof an der Hunte, mit einem weiß getünchten Jugendstil-Wohnhaus und zwei kugelrund gestutzten Blutbuchen davor. Meine Großeltern wollten Pferde und Rinder züchten. Ferkel sollten das nötige Bargeld für den Alltag bringen. Aber im Frühjahr 1915 wurde mein Großvater als Musketier zur Emdener Rekrutierungskompanie des Landsturmbataillons Oldenburg abkommandiert. Da war sein Ältester, mein Vater Gustav, gerade ein Jahr alt geworden. Papa hat jetzt den bunten an. Ich kann dir schreiben, dass ich Heimweh nach dir hatte. Gustav sagte, als wir zu Bett wollten, Papa, als ob er dich auch so ganz vermisste. Möchte dich bitten, mir eine Wurst oder ein Stück Schinken zu senden. Bitte füge auch Putzlappen bei. Wir haben nämlich heute unser Gewehr erhalten. Da gibt's was zu putzen. Mein Großvater war inzwischen vom Musketier zum Landsturmmann befördert und ins ostfriesische Aurich abkommandiert worden. Meine Großmutter hatte derweil ihr drittes Kind geboren. 7. Juli 1915. Mein lieber Heinrich, dieses Brieflein ist meine erste Arbeit wieder im warmen Bett. Ich will dir nur eben mitteilen, dass wir alle gut gestellt sind. Auch unser kleiner Junge ist hergestellt. Hoffentlich kannst du bald deinen kleinen Liebling in die Arme nehmen und bei der Ernte helfen. Wie soll denn dein kleiner Schützling heißen? Wir haben an Hermann gedacht, nach deinem Vater. Meine liebe Mathilde, zunächst meinen herzlichsten Glückwunsch zu der Geburt deines kleinen Sohnes. Merkwürdig ist, dass ich gestern meine Gedanken immer bei euch hatte, zumal es ja wieder Sonntag war. Gern wäre ich in dieser für dich so schweren Stunde an deiner Seite gewesen, aber es ist ja Kriegszeit und man hat nicht seinen eigenen Willen. Nun bin ich doch neugierig, was Gustav wohl zu seinem kleinen Bruder sagt. Ist er arg eifersüchtig? 6. September 1915. Mein lieber Heinrich, ich habe ebenso gut zugenommen wie die fetten Schweine. Ich halte mit meinem kleinen Hermann ein Gewicht von 142 Pfund. 12 für Hermann und 130 Pfund für mich. Nun sage man nichts. Im Frühjahr 1917 begann man Ackergäule fürs letzte Gefecht zu rekrutieren. Am 13. April brachte meine Großmutter Zwillinge zur Welt. Mein lieber Heinrich, muss dir eben mitteilen, dass unser kleiner Heinz immer wach liegt. Meine liebe Mathilde, Hauptsache ist nun erst, dass ihr die beiden Pferdemann behalten habt. Mein lieber Heinrich, ich muss dir die traurige Mitteilung machen, dass unser lieber kleiner Heinz heute Nachmittag sanft entschlafen ist. Noch am letzten Tag lachte er so und freute sich, wenn ich in die Tür kam. Abends im Bett bekam er einen Schreckschauer, dann ging es auf und ab. Freitag wurde er von seinem Leiden erlöst. Wie schwer es nur noch fällt, wir müssen alles geduldig aushalten und denken, was Gott tut, ist wohlgetan. Sebaldsbrück, 9. Mai 1917. Meine liebe Mathilde, du hast Angst und Sorgen allein tragen müssen, aber trotzdem gebe ich noch keine Hoffnung verloren. Sollte es doch sein und uns nicht vergönnt, so muss man sich auch zufrieden geben. Darüber bin ich sehr ruhig und gelassen. Was Leben heißt, lernt man ja in diesem Kriege. Hoffentlich wirst du von Gottes Hand beschützt. Es wird ja viel von Frieden geredet, aber man glaubt nicht mehr daran. Kapitel 3 Himmelfahrtskommando. Du Mama, du hast doch mal erzählt, dass dein Vater im Krieg so was Schweres gemacht hat. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, der ist immer auf Patrouille gegangen. Jeden Tag. Und hat sich immer freiwillig gemeldet. Und er war ja klug, mein Vater. Und so wusste er immer, wie die Lage ist. Und das hat er denn den Vorgesetzten mitgeteilt. Und die haben das voll akzeptiert, weil er immer recht hatte. Und da ist dann auch nichts passiert, nicht? Die waren immer in Schützengräben, ja. In der Westfront. Ja, das ist die ganzen Jahre da gewesen. Ja, da hatte er vollstes Vertrauen. Mhm. Als der Vater meiner Mutter Ende 1918 heimkehrte, war sie gerade 5. Er betrieb neben seiner aufstrebenden Ziegelei den elterlichen Bauernhof weiter und zeugte Jahr für Jahr ein Kind. Eines war bereits vor dem Krieg tot geboren worden, ein zweites lief ins offene Herdfeuer, ein drittes starb mit 8 Jahren an Blinddarmentzündung. Die übrigen 10 mussten mit anpacken, sobald sie auf ihren 2 Beinen stehen konnten. Nun wollen wir aber Jan Wilhelm endlich hören mit seiner rührenden Geschichte »Ein Tag bei uns zu Haus«. Jan Wilhelm. Das war er, unser alter Landsbulldog. Als zweitälteste von 10 Geschwistern hatte meine Mutter schon einen ganzen Koppel Kinder großgezogen, bevor sie mit 26 schwanger wurde. Da, Elke, es gab keine Vorrichtungen damals. Dann hatten wir einen großen Kochtopf, wo wir Wäsche drin kochten und da wurde das Wasser heiß gemacht. Und dann in eine Balge, in eine Tövel. Und dann wurde das mit Wasser und heißem Wasser gemischt. Das ist ganz einfach. Ja, wir hatten die ganze Reihe Kinder und ich mochte immer gern, dass die sauber waren. Und die Jungs auch, nicht? So, dann kamen sie nachher, entweder der Dreckigste kam zuletzt. Es war einfach so. Unsere Oma, die zog sich dann ihre bunte Kittelschürze. Verstehst du das? Und dann ging sie nach draußen und suchte da so kleines Abfallholz. Und dann knüllte sie so ein paar alte Zeitungen zusammen und versuchte, in unserem Küchenherd Feuer zu machen. Guck mal, meine ganzen Geschwister, die gingen zum Gymnasium. Ich musste ja arbeiten. Ich musste ja Mutter helfen. Weil du die Älteste warst? Ja, das ist so. Die Geschwister kamen alle nacheinander. Elke, das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist. Ach, Kinder, guck mal, da musste man alle Windeln waschen. Jeden Tag. Immer zu. Und es gab keine elektrische Waschmaschine wie jetzt. Das musstest du kochen, auch mehr. Vater, sie nehmen Buhr, der Hesse war aber Dur. Was sollten wir anders? Sie haben nur gearbeitet. Aber meine Mutter sagte immer, ich soll was anderes heiraten, bin Buhr, mag so viel arbeiten. Aber mein Husten traf ich das nicht. Ja. Guck mal, die Frauen. Super Frauen sind das. Meine Schwester Hanna spielte auch Klavier. Wir haben zu Hause so viel gesungen. Oh. Und singen konnte die gut. Hanna war behindert. Eines ihrer Beine war gelähmt. Und damals wussten die Ärzte noch nicht, dass das Kinderlähmung war. Meine Mutter wusste nicht, was mit dem Kind war. Da ging sie nach Oldenburg ins evangelische Krankenhaus. Da war der Chefarzt. Und da hat sie meine Schwester auf dem Arm gehabt und hat ihn gefragt, was das ist. Und dann hat er gemeint, Leute, hier, weißt du, in der Nazizeit umgebracht werden. Ja, das war ganz schlimm. Und da ist meine Mutter nie mehr mit dem Kind nach dem Arzt gegangen. Das war schlimm. Haben wir nachher noch so viel probiert. Da gab es so einen elektrischen Kasten. Und dann kam sie jeden Abend auf den Tisch und dann wurde sie elektrisiert, damit die Nerven wieder angespannt oder lebendig wurden. Das hat nie was genutzt. Und dann kam der Krieg. Dirk, der älteste Bruder meiner Mutter, musste von heute auf morgen an die Westfront. Und dann kam er auf ein Schnellboot. Das war ein Himmelfahrtskommando. Wie viele Schnellboote sind da abgeknallt worden? Und er hat Glück gehabt. Das ist der Einzige, der nicht verwundet wurde. Edu, der Lieblingsbruder meiner Mutter, hatte nach dem Abitur die Offizierslaufbahn eingeschlagen. Er fiel 1944 bei einem amerikanischen Tieffliegerangriff in der Schlacht um Monte Cassino. Der hätte eigentlich gar nicht mehr hingebraucht, ne? Nee, überhaupt nicht, weil er schwer Malaria hatte. Und hier haben die Leute dann gesagt, und du bist noch hier. Tja, das hat er sich so zu Herzen genommen, da hat er sich freiwillig gemeldet und kam nicht wieder. Drei jüngere Brüder meiner Mutter mussten Anfang der 40er Jahre, nach dem Notabitur, sofort an die Ostfront. Gerd fiel 3 Tage vor Kriegsende in der Schlacht um Berlin. Sie schrieben ja immer. Aber als sie nicht mehr schrieben, da kam die große Angst. Hermann schrieb nicht, Gerd schrieb nicht, Edu schrieb nicht. Dann kam nachher vermisst. So, guck, Papa war auch vermisst. Die sind nicht wiedergekommen. Das war mein Papa auch. Da konntest du nicht rechnen, dass die wiederkommen. Die waren weg. 1,5 Jahre, Papa. Kapitel 4: Auf dem Felde der Ehre. 5. März 1918. Fürchtet Gott. Ehret den Kaiser, habt die Brüder lieb. Meine liebe Mathilde, ich kriege noch immer die Oldenburger Nachrichten zugesandt und weiß, was bei euch passiert. Die großen Kriegswucherer sollten sie mal an die Front schicken und Granaten um die Ohren schleudern. Dann kriegen sie eher Hals und Augen voll. Denn damit sind sie ja nun doch nicht zufrieden, was sie durch den Krieg auf anständige Weise verdienen, sondern wollen noch die Kriegerfrauen und Kriegerwitwen und Waisen rankriegen. Es ist gut, dass diese Großhalunken mal hereinfallen. Aber wie viele gibt es, wo das nicht an die große Glocke kommt, die sich nur wünschen, dass der Krieg noch etwas dauert? Aber einmal wird's noch Frieden werden und manche noch zur Rechenschaft gezogen werden, die sich jetzt mächtig fühlen in der Heimat und nicht wissen, ob sie an so und so viel 1000 genug haben, wofür die Brüder verbluten müssen. Das letzte Foto von meinem Großvater auf einer Postkarte an Frau und Kinder von der Front. Im schweren feldgrauen Uniformmantel steht er da und guckt, als habe er den Tod vor Augen. Mühsam bewahrt er Haltung. Meine liebe Mathilde, ich schreibe dir von meiner Wanderschaft zur Front jeden Tag. Ich bin in dem Gebiet, wo vielleicht die schwersten Kämpfe stattgefunden haben. Wohl dem Land, das von diesem Kriegsgräuel verschont bleibt. Wie es hier aussieht, darüber könnt ihr euch nicht die geringsten Vorstellungen machen. Am 14. Mai 1918 schickte der 4-jährige Gustav seinem Vater eine Postkarte mit dem Bild eines fröhlichen kleinen Jungen darauf und den Worten: »Wann kommst du denn? Wir sehen jeden Tag nach dir aus. Kommst du Pfingsten? Viele herzliche Grüße. Dein lieber Gustav.« Die Karte kam zurück. Ein Kriegskamerad schrieb meiner Großmutter, was ich zugetragen hatte. »Ihr lieber Mann wurde gegen 9 Uhr abends verwundet. Ich konnte da nicht zu ihm gehen, weil wir schießen mussten. Bei seiner Verwundung verlor er, weil eine Stelle an der Schlagader gerissen war, ungeheuer viel Blut. Erst um 10.15 Uhr abends erhielt ich den Befehl, tragen zu helfen, und wir trugen ihn zur Verbandstelle. Der Sanitätshauptmann schickte zum Stabsarzt, welcher etwa 600 Meter davor in einem guten Keller war. Er kam aber nicht. Zur Stillung der Schmerzen und weil er Wundfieber hatte, bekam ihr Mann 2 Einspritzungen. Die Schmerzen ließen jedoch nicht nach. Er sagte zu mir, wenn ich nur das Bein behalte, dann ist's nicht schlimm. Weiter sagte er, fürs Erste nimm nur meinen Brustbeutel, habe nur gerade 2 Mark drin und das Brot ist noch im Brotbeutel, habe keins. Er bat mich zu teilen. Sehr gern habe ich mich seiner angenommen. Weiter sagte er noch zu mir: Schreibst du meiner Frau, dass ich verwundet bin? Und fügte hinzu: Und grüße mir Frau und Kind. Sonst hat er sich nicht geäußert. Er klagte über Schmerzen. Gegen 1 Uhr fuhr er hastig hoch, wobei er mir zuflüsterte: Ich kann keine Luft mehr kriegen. Gegen 2 Uhr am 10. Mai beruhigte er sich und schlief ruhig ein. Am Morgen trugen wir ihn zu Grabe. Zum Schutz der Heimat zog aus diesem Haus in Kampf und Tod mein lieber Mann und guter Vater, der Kanonier Heinrich Suhr. Geboren am 15.10.1884, gefallen am 10.05.1918 bei Bouillancourt. Die Inschrift einer bronzenen Gedenktafel im Zimmer meiner Großmutter. Sie wollte nicht wahrhaben, dass ihr Liebster bloß als Kanonenfutter gedient hatte. Sie empfand deutschnational. Überall Fotos an den Wänden. Sie als vorzeitig ergraute Mitdreißigerin im Kreis ihrer todernst reinschauenden 3 kleinen Jungs. Sie als weißhaarige 50-Jährige zwischen ihren soldatisch posierenden Söhnen. Auf den Fotos von 1939 schaut sie eher skeptisch rein. Ihr später an der Ostfront gefallener Sohn Hermann auch. Mein Vater Gustav wurde als passionierter Reiter zur Kavallerie abkommandiert und dort für die Versorgung der Pferde eingesetzt. Denn meine Großmutter bombardierte seinen Batteriekommandeur unermüdlich mit Bittbriefen. Er möge Gustav, ihren Hoferben, nicht ins Feuer schicken. Meines Vaters militärischer Karriere hat das eher geschadet. Die anderen waren denn schon Unteroffizier und wer weiß was. Und er war noch immer Obergrenadier. Und das passte ihm nun ja überhaupt in seinen Kram nicht, weil er noch immer unten war. Irgendwann ist mein Vater dann doch noch Unteroffizier geworden und hat ein eisernes Kreuz mit Haken dran gekriegt. Ich fand es nach seinem Tod 1996 in der Mahagonischatulle meiner Großmutter, neben den Orden meines Großvaters. In seinem Soldatenalbum präsentiert er sich in hautenger Uniform und strammer Pose, trägt jenen festen Blick zur Schau, der dem deutschen Mann damals abverlangt wurde. Mal zeigt er sich stolz marschierend in der Batterie, mal hoch zu Ross, mal an der Spitze einer gut gelaunten Kameradentruppe, rittlings auf einer Raketenattrappe. Und ich war der Erste, der Unteroffizier wurde. Das haben die auch von mir gemacht. Da war ich der Erste von der ganzen Verwandtschaft. Alle, wie sie da waren, die kämen an mit blanken Schultern und Hannes, die hatte alles. Nie habe er damit gerechnet, dass aus dem Fronmarsch gegen Frankreich einmal ein mörderischer Weltkrieg würde, hat Onkel Hannes oft erzählt. Auf dem Russlandfeldzug hätten hohe Offiziere die Bauernjungs wie Briketts verheizt. Das waren Selbstschweine. Und die ließen andere gerne verrecken. Und wenn sie einen verrecken ließen, dann haben sie sich damit gebrüstet. Den haben wir aber eben zur Sau gemacht. Da waren sie stolz, dass sie einen um die Ecke gebracht hatten. Ich war 18, wie ich Opa kennenlernte. Und ich war 30, wie wir geheiratet haben. Da lag ja nur der ganze Krieg dazwischen, nicht? Wir haben nichts zu sagen. Wir dürfen auch nicht so sagen, der Hitler ist schlecht oder egal, was es auch war. Tante Grete hat eben gesagt, ihr habt eure Jugend verloren. Die Jugend? Jugend! Was? Unsere Jugend, unsere jungen Ach so. Jahre. Ach so, ja, der Heavy auch. Ja. Die Arbeit Heavy. Nee, der Krieg, die Arbeit, da wäre wohl nicht das Wichtigste. Oder den Krieg. Ja, ja. Da wird eine andere Welt. Die Politik, die war auch im Spiel. Wenn du nicht Mitglied warst in der Politik, dann warst du ja niemand. Dann warst du ein Schweinehund. Wegschmeißen. Kapitel 5: Flüchtlinge vor Hunterlandschaft. Ich war kein Mann. Ich war allerwärts. Das kann sich keiner vorstellen. Und da habe ich zu viel gearbeitet. Da bin ich krank geworden und Vierteljahr im Krankenhaus. Was muss das für Oma gewesen sein? Das war eine Zeit. Und der Nazi, die erste Zeit war das ja ganz schlimm, da kamen die Bomber immer. Und eines Nachts war wieder Alarm. Und die Menschen haben geschrien, das kannst du dir nicht vorstellen. Die schmissen Phosphorbomben, nicht? Die Flieger. Und die verletzt wurden. Die meisten sind ja gestorben. Die haben geschrien im Krankenhaus. Das kannst du dir nicht vorstellen, Elke. Wie konnten sie denen helfen? Wo da so ein Stück hinfiel, das brannte alles weiter. Auf Geburtstagsfeiern in den 60er Jahren haben sich meine Onkel gern ins Zimmer der Großmutter zum Kartenspielen verzogen und da ihre Kriegsabenteuer zum Besten gegeben. Mein Vater blieb in dieser Runde immer merkwürdig still. Bei der Invasion der Normandie habe er ein besonders schönes Pferd gehabt, hat er manchmal erzählt. Damit sei er nach der Niederlage gen Heimat aufgebrochen und direkt vor einen britischen Panzer geritten. Der Engländer hätte ihn eigentlich abschießen müssen, habe ihn aber laufen lassen. Mein Vater band daraufhin sein Pferd beim nächsten normannischen Bauern fest, versorgte es mit Futter und begab sich freiwillig in britische Gefangenschaft. Er kam in ein schottisches Kriegsgefangenenlager. Anderthalb Jahre galt er als vermisst. Hast du denn geglaubt, dass er wiederkommt? Nee. Das war wie tot. Ja, die hier waren, die waren auch vermisst, die ich kannte, die sind alle nicht wiedergekommen. Heute nicht. Edu war vermisst, der ist auch nicht wiedergekommen. Gerd war vermisst, der ist auch nicht wiedergekommen. Der Kartoffelkeller war das Nachtlager für alle, die sich Ende des Krieges auf unserem Hof versammelt hatten. Maria, die ukrainische Zwangsarbeiterin, sagte immer zu meiner Mutter, Anna, du zu viel arbeiten. Du dich machen kaputt. Irgendwann wurde sie schwanger und musste zurück ins Lager. Sie konnte später mit ihrem polnischen Mann und ihrem Kind nach Kanada auswandern. Ein Pole namens Julius hatte sich wohl vergeblich in meine schöne Mutter verguckt und ging schließlich zu einem ganz kleinen Bauernhof, wo er glaubte, weniger arbeiten zu müssen. Dort hat er sich erhängt. Er liegt heute in einem kleinen Massengrab für polnische Zwangsarbeiter begraben, das die Gemeinde Wadenburg bis vor wenigen Jahren vollkommen verwahrlosen ließ und heute dürftig versorgt. Nach Julius kam ein französischer Kriegsgefangener namens Jean auf unseren Hof. Jeden Abend musste er ins Lager im Festsaal der Dorfgaststätte Debil zurück. Dort hörten die Häftlinge aller Länder natürlich schwarz und wussten, was an der Front wenige Kilometer südlich meines Elternhauses los war. Jean wollte meine Mutter und ihre kleinen Töchter retten. Morgen sei unser Hof dran, erklärte er eines Tages und grub ein Erdloch auf dem Acker neben unserem Haus. Ja, das war ein ganz guter. Der hat doch den Bunker da gemacht für uns. Die wussten das alle genau, dass der Feind hier rüberkommt. Die wussten ja viel mehr wie wir. Ich bin nur nicht hingegangen mit Oma und den Kindern, weil es mir zu kalt war. Ich dachte, ich gehe da nicht hin, das ist mir zu kalt. Ich gehe in den Keller, ganz egal. Die amerikanischen Tiefflieger hatten das Erdloch bei ihrem Totalangriff wohl angepeilt, weil sie meinten, da würden Menschen drin sitzen. Mein Elternhaus blieb so verschont. Doch die Angriffe gingen weiter und meine damals dreijährige Schwester Hilde geriet in den Bombenhagel. Hilde konnte nicht mehr sprechen. War ganz schwarz. Die habe ich so über den Rücken geschlagen. Die hätte ein paar Stunden nicht geredet. Konnte gar nichts mehr sagen. Ich hatte einen Schock, dass die wieder normal geworden ist. Und dann waren wir da noch nach Melken. Da haben wir die Kühe ja stehen lassen. Da haben wir gar nicht mehr gemolken. So pfiffen die Granaten. Stell dir das mal vor. Alles so in Menschenhöhe. Und ich kam von Gardenleer, hatte Gunda an der Hand, die war ganz klein. Und da sah ich das. Das ist ja alles nur ein Augenblick mit dem Flugzeug und dat. Ist ja alles nur ein Augenblick auf uns zukommen. Hier nach den Häusern, nach Gardenleers Haus, kam hier so her. Und ich habe Gunda genommen, eine Grippenschmitten und eine Käppen wie Bobenrapschmitten. Auf das Kind. Nach 1,5 Jahren Ungewissheit kam endlich der erste Brief meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft in Schottland. Meine Schwester Hilde holte ihn nach der Schule von der Post. »Mutter«, rief sie, »Vater ist nur Rute und Führ.« 7. April 1946. Meine Lieben, ich erwarte von euch, dass ihr euch alles gönnt, was eben möglich ist. Mutter sollte öfter mal ausgehen. Wenn es jetzt wärmer wird, das bringt sie auf andere Gedanken. Mit der Frühjahrsbestellung seid ihr jetzt wohl in vollem Gange. Hoffen wir, dass alles gut gedeiht und es eine Linderung gibt für unser Volk nach der Ernte. Nun noch eine Frage. Hat die schwarze Stute was von dem Lahmen zurückbehalten? Ist der 2-jährige Wallach ein gutes Pferd? Für ein paar gesunde Stutenfohlen dieses Jahr drücke ich euch die Daumen hier. Könnt ihr mal schreiben, was ihr noch für Kühe habt? Herzliche Grüße, euer Gustav. An die 10 Flüchtlinge lebten Ende des Krieges auf unserem Hof. Die Alten blieben einige Jahre bei uns. Opa Neumann, ein Zimmermann aus Königsberg, hat meinen 1953 geborenen Bruder Hajo später unter seine Fittiche genommen und ihm seinen ersten Hammer ins Händchen gegeben. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Ich sehe sie noch mit Stock und Hut die Dorfstraße entlang spazieren. Onkel Josef, ein einstiger Gutsverwalter aus Ostpreußen, wurde zum Ersatzpapa für meine Schwester Hilde und führte unseren Hof bis zur Heimkehr meines Vaters. Oma Neumann strickte unermüdlich Röcke, Jacken und Pullover für uns Kinder. Mir schenkte sie zu meinem damaligen Kummer umhäkelte Taschentücher und Spitzendeckchen. Heute wird mir warm ums Herz bei ihrem Anblick. Die Flüchtlinge waren ein Segen für meine Familie. Sie halfen an allen Ecken und Enden und brachten meinen älteren Schwestern Hochdeutsch bei. Meine Mutter ging derweil aufs Feld und meine Großmutter kochte gewaltige Eintöpfe für all die Esser, die sich gegen Ende des Krieges um unseren Küchentisch versammelten. Den Heiligen Abend haben wir so weihnachtlich, wie es für unsere Verhältnisse möglich war, gestaltet. Mancher von uns war von einer englischen Familie eingeladen. Auch ich war durch meine wenigen Kenntnisse der englischen Sprache zu einer Einladung gekommen. Kuchen, Tee, Zigaretten und ein Glas Wein, das auf unsere baldige Heimkehr geleert wurde, wurden wir bewirtet. Dann hat man für uns musiziert und gesungen. So ist doch der Sinn dieses Festes der Versöhnung an manchem Ort erfüllt worden. Wie freue ich mich, dass Hannes jetzt regelmäßig schreibt. Wir dürfen das bestimmt als ein Zeichen ansehen, dass es ihm verhältnismäßig gut geht. Wir wollen hoffen, dass auch er nun bald Nachricht von euch erhält und er weiß, dass in der Heimat liebe Herzen für ihn schlagen und auf ihn warten. Das gibt neue Kraft zum Aushalten. Onkel Hannes hatte Hitlers Russlandfeldzug vom ersten Tag an mitgemacht. Sein Gedächtnis sparte das Massenmorden gleichsam aus. Ich habe nicht aus ihm herausbekommen, was er als einfacher Soldat davon miterlebt hat. Sein Gedächtnis konzentrierte sich auf seinen eigenen Überlebenskampf im russischen Kriegsgefangenenlager. 19. Januar 1947. Meine liebe Mutter, nachdem ich die traurige Nachricht von Hermanns Tod erhalten habe, kreisen meine Gedanken in dauernder Besorgnis um dich. Bedenke bitte, liebe gute Mutter, was für ein Trost und Kraftquelle es für unseren Hannes in Russland ist, dich in der Heimat zu wissen. Du weißt, wie sehr auch er dich liebt. Mein Vater kam 1947 aus der Kriegsgefangenschaft zurück und fand einen wohlbestellten Hof vor, gepflegte Kühe und Bullen, mit denen er später auf mancher Tierschau Preise gewann. Meine Mutter hatte sich allerdings verändert. Sie trug einfache Baumwollkleider und hatte ihr Haar streng nach hinten zu einem Knoten frisiert. Ihr einst so lieblich unschuldiges Gesicht hatte herbe Züge angenommen. Einmal habe ich in ihrem Kleiderschrank einen blassblauen Seidenschlafanzug gefunden, der so gar nicht zu ihr passte. Den habe Papa ihr aus Frankreich mitgebracht, hat sie erklärt. Ich seht hier eine Schied und hey, bruch mir so ein dumm Tüch mit. Onkel Hannes kam 1948 aus sowjetrussischer Kriegsgefangenschaft heim. Mutter hat mich weggedrückt. Die war so fertig, die hat mich gepackt und hat mich regelrecht zusammengedrückt. Das war schön und nicht schön. Und man war krank, Beine waren kaputt, Denken war nicht mehr da. Der ganze Körper, der war zerlegt. Und Gustav, der hat mich abgeholt. Gustav mit dem Federwagen. Und die Kinder. Die beiden Dienst. Die waren mit Blumenstrauß. Und dann kam die Begrüßung, ganz kalt und schnurgerade. Das war auch gut so. Man kann sich nicht halten. Das kann ich heute noch nicht. Mutter, sie hat geweint. Aber dass sie mich in den Arm genommen hätte, das konnte sie nicht. Und ich auch nicht. Das kann ich heute noch nicht. Die Mutter, die konnte ihren Sohn nicht mal lieb haben. Sie wollte das so. Sie konnte es nicht. Sie wusste, wer ich war. Und dass ich kein normal denkender Mensch mehr war. Und da sagte sie nur, du brauchst noch viel Liebe in dein Leben. So krank, wie du bist. Meine Großmutter kannte ich nur in Schwarz. Ich wüsste nicht, dass sie jemals gelacht hätte. Als ich 1954 geboren wurde, lebte sie schon in einer jenseitigen Welt. Demenz nennt man das heute. Silvester 1959 starb sie mit Anfang 70 an einer Lungenentzündung. Unser Hausarzt, in seinem Wartezimmer hing ein Foto von ihm in Waffen-SS-Uniform, hatte ihr kein Penicillin gegeben. Lebensunwertes Leben. Damals war ich 4. Meine Mutter nahm mich bei der Hand und führte mich an das Totenbett in der kleinen Kammer, die später mein Kinderzimmer werden sollte. Oma ist nur im Himmel, sagte sie und betete ein Vaterunser mit mir. Meine Mutter wurde 95 und lebte bis zu ihrem Herztod im Juli 2008 auf unserem Hof, hielt ein paar Hühner, zog ihr eigenes Gemüse und kochte sich jeden Tag etwas Richtiges zu essen. Ihre 3 Töchter und ihren Sohn hatte sie einst mit dem Fahrrad zum Bahnhof gekarrt, damit sie in Oldenburg zur höheren Schule gehen konnten. Hat auch gut geklappt. Heute sind ihre Kinder in alle Winde zerstreut und unser Hof verwaist. Ich glaube, heutzutage brauchen die Leute etwas Ehrlichkeit und auch etwas Fröhlichkeit. Wenn wir die schöne blaue Donau spielen zum x-tausendsten Mal, dann ist es immer wieder eine neue schöne blaue Donau. Und das ist das Schöne dran. Das ist nie langweilig und nie dasselbe, weil man muss natürlich einen Walzer leben lassen. Hoffentlich wirst du von Gottes Hand geschützt. Über die Liebe im Krieg. Ein Feature von Elke Suhr. Es sprachen Maren Eggert, Nina Petri, Achim Buch, Lutz Hakenrath und Jona Müß. Technische Realisation Birgit Gall und Dietmar Fuchs. Regie Hermann Theissen. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2008.